Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Ich war vorher nur wegen der Modepunk, aber ansonsten habe ich gemerkt, dass dann doch was dahinter steckt war. Wie alt bist du? 14. 14? Wie lange bist du dabei? Ein Jahr. Was steckt dahinter, deiner Meinung nach? Der Revolution gegen die Bullengesellschaft. Das ist so besoffen. Wieso, das ist ja nicht besoffen. Lass mich, ich bin besoffen, aber ist mir nur egal. Ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten Ausgabe von Wutpilger Streifzüge. Inzwischen dürfte sich der Rhythmus dieser Sendung eingepegelt haben. Ihr könnt Wutpilger Streifzüge alle 4 Wochen einmal hören. Die nächste Sendung wird also am 31. Januar gesendet. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel, Revolution wird Jan Watzlawick am 29. Januar um 20 Uhr in der ACC-Galerie Weimar einen Vortrag mit dem Titel Punk Paradox von der Kritik der Warengesellschaft zur Ware der Kritikgesellschaft halten. Und diesen Vortrag habe ich mir zum Anlass genommen, um eine Themensendung zum Thema Punk zu machen. Und dazu habe ich mich mit Jan Watzlawick hier im Studio bei Radio Lotte getroffen und mich mit ihm über dieses Thema unterhalten. Dieses Interview werdet ihr heute hören. Außerdem werde ich immer wieder Sequenzen aus einer Punk-Dokumentation von 1982 einspielen. Diese Dokumentation trägt den Titel No Future, Punk in Duisburg und wurde 1982 von Michael Braun produziert und vom WDR ausgestrahlt. Dazu werde ich natürlich unterschiedliche Punk-Musik spielen. Am Mikrofon begrüßt euch soweit Lukas. Trägt die Schuld und Sache. Jan Watzlawick hat in Tübingen empirische Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte und Rhetorik studiert. Er war studentische Hilfskraft an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und ist nun seit 2008 wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Kunst und materielle Kultur an der Technischen Universität in Dortmund. Sein Schwerpunkt ist die Analyse materieller Kultur. Er beschäftigt sich mit Konsumkultur und Konsumgeschichte und arbeitet zur wechselseitigen Beziehung hoch- und alltagskultureller Phänomene und zu Protestkultur. Ich habe mich kurz vor Weihnachten mit Jan Watzlawick getroffen, um mich mit ihm über seinen Vortrag Punk Paradox zu unterhalten, den er am 29. Januar um 20 Uhr in der ACC-Galerie in Weimar halten wird. Jan, ich würde dich als Kulturwissenschaftler zunächst erstmal etwas ganz Grundsätzliches fragen, und zwar, wie es überhaupt möglich ist, Punk zum Thema zu machen. Also ich stelle diese Frage vor allem vor dem Hintergrund, dass Punk selbst sich in seinen Äußerungen und Manifestationen meinem Eindruck nach eigentlich einem intellektuellen bzw. theoretisierenden Zugang eher verweigert. Hochinteressante Frage, und deine Kritik ist sicherlich berechtigt, aber Punk hat seit Bestehen, wann auch immer das festzulegen ist sozusagen, also seit den 1970er Jahren, vor allem immer auch eine wissenschaftliche Reflexion und Begleitung erfahren. Also wenn wir uns den frühen Punk angucken, zumindest den europäischen Londoner Punk, wurde sehr schnell vom Center for Contemporary Cultural Studies in Birmingham begleitet, von politisch motivierten oder zumindest politisch gebildeten und der Szene sehr nahen Wissenschaftlern. Was aber auch sehr schnell problematisch wurde, weil es eine Vereinnahmung des Punks gab, sowohl eine politische als auch eine Deutungshoheit von außerhalb, von der Wissenschaft her. Nur was mich interessiert hat, ist nach 30 Jahren Punk, wenn man es so festlegen will, wie gesagt, wir können keine wahre Geburtsstunde und keinen wahren Geburtsort festlegen, jedoch kann man halt sagen, dass Punk immer wieder wissenschaftlich begleitet wurde und sehr viele progressive Arbeiten gerade zu diesem Thema auch stattfanden, und zwar für ihre Zeit progressiv. Die Sache ist nur, dass ich jetzt nach diesen 30 Jahren des Bestehens des Punks sowohl eine Review auch der wissenschaftlichen Forschung machen wollte, als auch eine Revision, weil man kann innerhalb der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Punk verschiedene Schulen ausmachen, muss diese aber, denke ich, auf jeden Fall sehr kritisch hinterfragen und auch, wie Punk ausgelegt wurde. Was können Sie uns denn von Seiten der Wissenschaft zu dem Phänomen der jugendlichen Protest-Punk-Bewegung sagen? Ja, das ist natürlich eine schwierige Erscheinung, aber zunächst muss man sagen, in manchen Zügen uns nicht ganz unvertraut. Es gibt natürlich in jeder Gesellschaft diesen Prozess der kollektiven Identitätsfindung, hat es immer gegeben. Die historische Sozialwissenschaft weiß darum. Und da gibt es tatsächlich manche strukturelle Kongruenzen. Aber ich möchte doch sagen, dass wir jetzt bei diesem Phänomen natürlich nach dem Prinzipium Individuationis jetzt versuchen müssten, herauszufinden, was eigentlich die distinktiven Merkmale dieser Bewegung sind. Und da stoßen wir natürlich auf Schwierigkeiten methodologischer Art. Ich habe damals eine Vermutung. Ich möchte mal einige Beispiele nennen, oder ein Beispiel nennen, für einen solchen Indikator. Das ist die Form des Tanzes. Sie werden ja wissen, dass die Form des Tanzes eine radikale Abkehr der strukturierten Weisen ist, die bei uns in den Tanzschulen gelehrt werden. Und hier kommt eine Auf- und Abbewegung in dichter menschlicher Menge. Das ist der Versuch einer Identifizierung mit einer ursprünglichen Gesellschaft. Äh, Die Interpretation dieser Indikatoren, die ergibt nach meinem Eindruck Formales und Inhaltliches. Formal gesehen werden wir feststellen, dass dieses Phänomen die Dimension eines regelrechten Paradigmenwechsels hat. Und Sie wissen ganz genau, Herr Braun, da sind die größten Interpretationsschwierigkeiten in so einem Fall. Inhaltlich habe ich eine, ich möchte mal sagen, plausibilisierte Vermutung. Da wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass also der zentrale Verursachungsfaktor ein Mangel ist, ein Mangel an Wärme, Geborgenheit, Kommunikation. Und was ist an die Stelle getreten? Gesellschaftliche Kälte. Wie kann sich aber jetzt die Wissenschaft eine Lösungsmöglichkeit vorstellen? Ja, das ist natürlich sehr schwierig im Fall einer solchen seelischen Grundbefindlichkeit, eines Grundbedürfnisses, eines Feld-Need. Das kann man nicht herbeizaubern und manipulieren. Aber zum Glück ist der Mensch ja ein psychosomatisches Wesen. Das heißt also, seinen seelischen Grundbefindlichkeiten entsprechen auch konkrete Korrelate. Und in diesem Bereich des Machbaren und Denkbaren, da bietet sich uns ein faszinierender Plan an. Das heißt, die menschliche Wärme, wenn sie nicht lieferbar ist, es gibt physische Wärme, große Mengen von Abwärme, die in einem zentralen System erfasst und dem Bürger so zugeleitet werden könnte, dass es sozusagen zur Sozialwärme wird. Und dann könnte es dahin kommen, dass wie früher im Dorf der Kirchturm das Symbol dieser Ausstrahlung der Wärme im Gemeinwesen war, in Zukunft das mit einer anderen Institution geschieht, mit dem Kraftwerk. Der Untertitel deines Vortrages lautet nun von der Kritik der Warengesellschaft zur Ware der Kritikgesellschaft. Mich würde interessieren, wo im Punk du erstmal eine Kritik der Warengesellschaft ausmachen würdest. Also um diese Frage zu konkretisieren, würde ich ganz kurz eine Textstelle aus Lipstick Traces von Gray Marcus vorlesen, der in der Einleitung das Phänomen Punk folgendermaßen beschreibt. Es ist bloß ein Popsong, ein ehemaliger Hit, eine billige Ware und Johnny Rotten ist niemand, ein anonymer Vorbestrafter, dessen größte Leistung bis zu jenem Tag, als er im Jahre 1975 vor Malcolm McLaren's Sexboutique in der Londoner King's Road entdeckt wurde, darin bestand, ab und zu Passanten zu ärgern. Es ist ein Witz und doch stellt die Stimme, die diesen Witz erzählt, etwas Neues im Rock'n'Roll dar und damit in der populären Nachkriegskultur. Eine Stimme, die sämtliche gesellschaftlichen Fakten leugnete und dadurch beteuerte, dass alles möglich war. Also bei Gray Marcus ist es zumindest so, dass Punk etwas ist, das innerhalb der Kulturindustrie, innerhalb des Rock'n'Roll, also auch innerhalb der Warenförmigkeit stattfindet. Dennoch weist Punk darüber hinaus als etwas, das proklamiert, dass alles möglich ist. Wie kommt das zustande? Wie kann ein popkulturelles Phänomen etwas mit einer Kritik der Warengesellschaft zu tun haben? Das ist das Interessante beim Punk und auch das Paradoxe des Punks. Und Gray Marcus zeigt das, denke ich, auch sehr gut auf. Und zeigt auch die paradoxe Haltung, auch persönlich paradoxe Haltung zum Punk auf, nämlich zwischen Faszination und auch Abgestoßenheit teilweise. Er zeigt es auch sehr nett auf, ein Ansatz, den ich auch verfolge, nämlich, dass man die Strategien, das Vorgehen des Punk in Verbindung setzt mit den Avantgarden, mit den europäischen Avantgarden des 19. 20. Jahrhunderts, also künstlerischen Avantgarden. Und da zeigt er auch sehr gut auf, dass Punk, und ich interpretiere ihn als Katalysator verschiedenster Strategien dieser Avantgarden, dass Punk die Widerständigkeit und den Protest anhand verschiedener Strategien, also gegen auch eine Konsumgesellschaft und gegen die Warengesellschaft, von diesen verschiedenen Avantgarden übernimmt. Nur genauso wie bei den Avantgarden sozusagen eine Gegnerschaft nicht ausgelebt werden konnte, sondern immer auf symbolischer Ebene, auf ästhetischer Ebene und auf einer Ebene des Alltags und der Kunst, also dieses Verhältnisses, das in der Avantgarde versucht wird, sich oder es zu widerlegen, dass man nämlich die Kunst in den Alltag trägt und den Alltag in der Kunst auch sucht. Ähnliches versuchte Punk oder gesagt, dessen bediente sich Punk. Und du hast eben schon die beiden Namen genannt, an denen sich das sehr gut darstellen lässt, also Malcolm McLaren und Johnny Rotten. Malcolm McLaren war theoretisch wie ästhetisch gebildet. Er selbst sieht sich und wird immer wieder in die Nachfolge der Situationisten gebracht. Da lässt sich auch sicherlich anknüpfen und dort lässt sich auch einen Gegenstandpunkt gegen die Warengesellschaft festlegen. Und das, was mich vor allem interessiert, du meintest, ich bin Kulturwissenschaftler, mich interessiert vor allem Konsum, also Konsumkultur, Konsumgeschichte. Und ich untersuche vor allem die materielle Kultur, also kulturelle Materialisation. Sprich, ich beschäftige mich mit Waren. Und da wieder auf die paradoxe Situation im Punk zu kommen. Punk nutzt Waren, Punk lebt mit dem Waren, Punk ist Teil dieser Warengesellschaft, aber versucht einen symbolisch-ästhetischen Protest aufrechtzuerhalten. Und genau das ist der interessante Ansatz bei Punk, den es sich auch lohnt zu untersuchen, nämlich zu gucken, was bringt das alles, was hat es gebracht, was für ein Ausdruck steckt dahinter. Ich ist einer von den Gründen, wo ich Punk geworden bin, ne? War für echt nur Langeweile und Frust. Ja. Ne? Weil irgendwie langweilig war. Köde, stumpf. Ne? Weißt du, ich kann mir einfach nicht reinziehen, weißt du, wie die Disco-Szene da, was ich, ne? So in den Diskotheken rumhängen. Obwohl ich früher selber mal so in der Disco drin war, ne? Ich weiß, wer da ist. Es ist öde und stumpf, weil der jeder seine eigenen Schuhe abzieht von den Leuten her. Der hat so der Größte, der beste Tänzer, der breiteste, der größte Säufer ist, ne? Ja. Und vor allem ganz am Anfang aber nur gemacht aus Langeweile und Frust, aber jetzt mittlerweile, ne? Ja, kriege ich immer mehr, ja, genau. Grund dazu, genau. Politischen vor allem. Genau. Wo liegen die politischen Gründe? Weißt du, das ist ganz einfach, ne? Wenn du SPD willst, ne? Hast du die gleiche Scheiße weiter. Die CDU ist genau das Gleiche, ne? Vielleicht da haben wir nämlich schon mal drüber geredet, wir beide haben die gleiche Meinung in dem Punkt. Jetzt die CDU wird nämlich noch härter für uns auf jeden Fall. Der kommt auch im Arbeitslager. Du hast gar nichts zu sagen. Aber eins, hört mal ruhig. Ich habe auch einen Satz für meinen Büro. Der heißt, sagen wir hier in Deutschland leben wir in der Demokratie. Wenn wir in der Demokratie leben würden, ja, dann könnten wir genauso gut die Kommunisten wählen. Demokratie doch heißt doch, du kannst wählen, was du willst, wenn du es so siehst, oder nicht, ne? Kannst du die Kommunisten wählen? Ja, nicht die KPD, die DKP oder irgendwie, oder was, ja. Auch nach vorne und armes Kind. In deinem Ankündigungstext zu deinem Vortrag schreibst du jetzt, dass das Motto No Future sich als überlebens- und integrationsfähige Strategie erweist, dass sich die Zukunftslosigkeit als Zukunftsentwurf erweist. Ich würde da irgendwie so eine seltsame Zeitverschiebung ausmachen. Also Punk hat ja in Deutschland in den 80er Jahren einen Höhepunkt, eine Zeit, die geprägt war von der Angst, also von der Angst vor einem Atomkrieg oder vor einem Super-GAU oder vor anderen Katastrophen. Der Gutbürger hat sich da so ein bisschen an so eine ordnungsgemäße Lebensplanung geklammert, während die Punks es halt offen aussprachen, there is no future. Heute scheint sich dieses Verhältnis verkehrt zu haben. Also auch wenn die Frage nach der Zukunft nicht verboten ist, sind doch sämtliche Lebensbereiche nach dem Augenblick ausgerichtet. Also ich würde sagen, die umfassende Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse zum Beispiel ist ein Ausdruck davon. Und die Geschichtslosigkeit der Warengesellschaft scheint sich hier also nicht nur in einer Verdrängung der Vergangenheit zu äußern, sondern auch durch das Ausblenden möglicher Folgen gesellschaftlicher Entwicklung für die Zukunft. Wo wäre aber hier die Rolle des Punk zu verorten? Also wie hat der Punk einen Eingang in diese postmodernen Verhältnisse gefunden? Ja, das No Future ist ein Zitat der Sex Pistols, wie wir alle wissen, also ein Lied. Und es heißt in der Zeile No Future, No Future for You, No Future for Me. Also es ist einerseits ein Abgesang an die Gesellschaft und die Umstände, die die Sex Pistols in London vorfahren, eher gesagt in der Gesellschaft und Kultur Englands vorfahren. Gleichzeitig sagen sie auch für sich, dass es keine Zukunft gibt. Also eigentlich ein Abgesang an die Zukunft. Aber ich sehe Punk und gerade das zeigt uns auch die materielle Kultur und auch das Bestehen des Punks auf verschiedenen Ebenen, sei es auf der Straße, in der Mode oder auch in der Massenfabrikation mit Einzelversatzstücken etc. Punk existiert noch immer auch als Lebensentwurf und das heißt, es war eine Überlebensstrategie, die eigentlich auch sehr erfolgreich war. Ich nenne es das Emanzipatorische im Punk, das nämlich auch über die Ausbildung eigener Strategien im Vestimentären, also in der Kleidung oder die Kleidung betreffend, sich eine Zukunft geschaffen wurde. Diese Zukunft lässt sich auch über Vertriebswege, also Independent Mail Order etc. sehen. Das heißt, man hat versucht, gegen das System, wenn ich so platt sagen darf, anzugehen, hat versucht, Alternativen zu schaffen und durchzusetzen, meiner Meinung nach sehr erfolgreich. Und daher kann man dieses als eine Emanzipation an der Gesellschaft auch lesen. Also eine Zukunftsgestaltung mit eigenen Mitteln, mit eigenen Strategien. Dass diese wiederum rekuperiert wurde und auch der wahren Gesellschaft entspricht, ist das Paradox an dieser ganzen Geschichte, aber auch das Hochinteressante. Weiß nicht. Sie sollen genauso arbeiten, wie wir auch arbeiten. Ist da heutzutage schwer, Arbeit zu kriegen, gerade für junge Leute. Wer Arbeit haben will, der findet Arbeit. Das sage ich mir immer. Meinen Sie wirklich? Ja, wer arbeiten will, ja. Wir haben aber jetzt fast 1,5 bis 2 Millionen Arbeitslose. Meinen Sie, die wollen alle nicht arbeiten? Die leben ja bloß von der Arbeiter. Von gar nichts anderes leben die doch. Also ich bin Punk, wa? Weil ich keinen Bock habe, genauso stumpf zu sein wie jeder Proll auch. Weil das für mich nichts bringt. Weil die mir viel zu stumpf sind. Das bringt überhaupt nichts, wie die leben und so. Haut überhaupt nicht rein. Die haben kein Späßke mehr. Die gingen 60 Jahre arbeiten. Hinter haben sie noch 20 Jahre Rente und dann kratzen sie ab und haben nichts vom Leben gehabt. Das bringt für mich überhaupt nichts, ehrlich nicht. Und deswegen bin ich auch Punk geworden, weil ich keinen Bock habe auf diese stumpfen Sachen da. Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass der Typ also voll auf die ganze Gesellschaft, dass er da nichts von hält, dass der irgendwie echt voll als Punk da bleibt und naja, jeden Halligalli mitmacht. Und er sieht dann also, wie andere Arbeiter sich schöne Sachen aufbauen, Häuser und so. Ach, also ein Mist da. Und dann kommt, habe ich das Gefühl, einmal der große Knall, da gibt es den Krieg zwischen den Amis und den Sowjets. Ja, und dann wird alles zerstört, dann ist alles aus. Und der Punk kann sich dann freuen, er hat ja echt nichts zu verlieren gehabt. Und die Malocher, die da 40 Jahre lang arbeiten gegangen sind, da, die stehen dann also da und sehen, was sie da für eine Bescherung haben. Das ist das Gute für den Punk irgendwie dann. We'll be right back. hast jetzt schon von einer Rekuperation des Punk gesprochen, also von einem Aufnehmen gewisser Formen des Punk in die Kulturindustrie. Inwiefern ist es dann heute überhaupt noch möglich, subversive Momente des Punks herauszuarbeiten? Oder ist es überhaupt möglich, sich solche Momente noch anzueignen? Die Frage ist, war es damals auch schon möglich? Also ist es möglich, das, was jugendkultureller Schock genannt wird, oder wenn wir an Benjamins Schockerlebnis denken, herbeizuführen? Das versuche ich auch aufzuzeigen in meinen Arbeiten, nämlich inwiefern die Punks mit Alltagsgegenständen umgehen. Und da kommt das zweite große Wort aus der situationistischen Theorie, wenn wir es situationistische Theorie nennen wollen, nämlich das Detournement, also die Entfremdung, die Zweckentfremdung oder Entwendung. Zweckentwendung oder Entwendung. Dabei ist das Interessante, dass im Punk sehr stark zu beobachten, mit Alltagsgegenständen umgegangen wird, die uns allen bekannt sind. Und dadurch, dass diese Gegenstände, wie gesagt, ich untersuche materielle Kultur, verändert, entwendet, umgedeutet, hinterfragt, anders funktional eingesetzt werden, kann es zu einem solchen Schock kommen. Auch heute noch. Also das bekommen wir heute mit in anderen Erben, auch der Situationisten, wie wir sie, wie es heute proklamiert wird, zum Beispiel den Culture Jammern etc., dass es noch beim Umgang mit alltäglichen Gegenständen, Sachen und Zeichen, Symbolen dazu kommen kann, dass man diesen Schock auslöst. Nur, wir müssen uns klar sein, und das ist im Wort der Rekuperation ja auch inbegriffen, es muss uns klar sein, wenn wir auf dieser Ebene des Alltäglichen agieren und wir uns der Zeichen und der Sachen unserer Umwelt bedienen, dass wir gleichzeitig diese Umwelt wiederum mitgestalten. Und deswegen, ich sprach eben von der Emanzipation, bedeutet auch dieser sogenannte subversive Umgang mit den Sachen eine Beteiligung an dieser Gesellschaft und ein Umgehen. Um auf deine Frage nur kurz zu kommen, inwieweit man heute eigentlich noch vielleicht subversiv wirken könnte, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist sehr schwierig zu beantworten. Also wir merken und wir sehen es immer wieder, in verschiedensten Kulturbereichen, in der Kunst, im Alltag, die sich sehr angenähert haben, dass man versucht, subversiv vorzugehen. Es gibt einen sehr schönen Band auch, Subversionen heißt er, ich weiß nicht, ob du den kennst. Also Marc Terkessidis hat das sehr schön aufgezeigt in einem seiner Texte, dass die Subversion eine Bedeutungsverschiebung durchgemacht hat. Subversion, also subvertere Umsturz, ähnlich der Revolution, haben wir es noch, wenn wir uns die Guerillas angucken auf Kuba, in China etc., bis in die 60er Jahre können wir von einer politischen Subversion als Systemumsturz sprechen. Terkessidis zeigt sehr schön auf, dass das Einfließen in die Kulturproduktion, in Kunst, Alltagsästhetik, dass subversive Taktiken, die dort angewandt werden, unter anderem auch bei den Situationisten oder wenn wir uns an die Spaßguerilla in Deutschland erinnern oder was auch immer, dass die Subversion auf einmal zu einem Allgemeingut wird, an jeder subversiv handeln kann und einem auch klar wird, dass Subversion bedeutet, dass das Umdeuten der Zeichen keine Zerstörung, kein Umsturz mehr ist, sondern ein Spiel mit Zeichen und ein Spiel mit Dingen. Und dieses gleichzeitig großartig, wunderbar, diesen Vorgang der Rekuperation eigentlich aufzeigt. Es gibt dann andere, Terkessidis verweist darauf und Martin Doll, dass wir eigentlich eine neue Einstellung benötigen, oder ein neues Vorgehen, nämlich die Subversion der Subversion. Es gibt überhaupt keine Punks mehr. Es sind alles nur Punkfans, die gehen zu Konzerten und so und ziehen uns so an und nehmen die Unannehmlichkeiten ein, aber es gibt gar keine Punks mehr. Was ist denn für dich ein Punk? Ja, weiß ich nicht, so einer. Das war 1977, ne? 78 war der Punk schon tot, ne? Gerade am Anfang war es vielleicht noch gut, ne? Aber das ist jetzt reines Rumposen, ne? Das ist echt scheiße. Immer diese Widersprüche! Widersprüche, Widersprüche! We'll be right back. Alter, mach dir keine Sorgen. Die verdammte Welt schiebt ihr Wägelchen ja doch irgendwie durch den Kalender. Immer diese Widersprüche. Widersprüche, Widersprüche. Immer diese Widersprüche. Wieder, wieder, Widersprüche. Ich würde gerne nochmal auf deinen theoretischen Ansatz zurückkommen und vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Du sprichst von einer materiellen Kultur des Punk, von einem langen Gang des Textilen durch die Instanzen. Wie lassen sich anhand der Analyse von Textilien, Kleidung, Accessoires Aussagen über kulturelle Phänomene machen? Also wie stellt sich hier das Verhältnis von Form und Inhalt dar? Mit welchem Blick, welchen Fokus würdest du da in deiner Analyse vorgehen? Von Karl Marx stammt das wunderschöne Zitat: Ein Kleid ist erst Kleid, wenn es getragen wird. Und das heißt, wir haben es innerhalb der Warengesellschaft eben mit Dingen zu tun, in die was reingeschrieben wird, weil sie genutzt werden im Alltag. Dinge, also alltägliche Dinge, die mich interessieren, zu der auch die Kleidung gehört, und zwar auf allen ihren Instanzen, sei es die sogenannte hohe Mode, also das Modedesign, was wir kennen, sei es die Alltagskleidung, das Massenfabrizierte, sei es die eigenhergestellte Do-it-yourself-Kleidung. Wir können in dem Betrachten dieser einzelnen Dinge und in den Handlungszusammenhängen, in dem diese Dinge verwendet, besprochen, in Liedtexten besungen werden, kann man analysieren und gucken, inwieweit sich Kultur niederschlägt. Das heißt, ich betrachte Sachen von einem Standpunkt her, der Sachen und Dinge als kulturelle Manifestationen aussieht, die eben nicht nur funktionsgebunden sind, sondern auch symbolisch aufgeladen werden können, angefüllt werden können. Als Stichwort kann ich da halt die Dingbedeutsamkeit nennen, eine Analyse-Theorie, die auch als Analyseinstrument genutzt wird, wo man sich mit den verschiedenen Dingen beschäftigt, sie erstmal versucht festzulegen, zu analysieren und nachher aber vor allem zu kontextualisieren, also zu gucken, wo kommt es vor, wie wird es genutzt, wie wird mit ihnen umgegangen. Was halten Sie von diesen Punkern, die da vorne im Haus sind? So schnell wie möglich raus. Warum? Warum? Weil nur Unfrieden gestiftet wird. Warum? Welcher Unfrieden? Die können sich mit den anderen Menschen nicht vertragen. Haben Sie ihnen schon was getan? Sehr viel. Wir nicht, aber sehr viel Quarall, sogar bis in der Nacht Ruhestörung. Bei uns persönlich haben Sie da nichts getan. Ja. Also uns selbst nicht. Und gegen die Menschen als solche habe ich auch nichts. Habe nichts gegen die Menschen, aber diese Skandale, die nachts getrieben werden hier, nicht? Was für Skandale? Ja, nur Krach, an die Fenster schlagen, die Jalousien hochreißen, Antennen abreißen von den Autos. Kaputtgeschlagen von Bierflaschen werden hingeschmissen hier, die muss man morgens wegholen. Und was soll man Ihrer Ansicht nach dagegen tun? Ja, die sollen untergebracht werden und sollen arbeiten, damit sie abends müde sind und schlafen können. Ja, ich weiß nicht, ich kann es mal so losgehen mit so einem Jungkäschen um Arbeit suchen. Ne? Wenn ich also jetzt hier die meisten Stellen. Ne? Ist nicht dran, der Mord fällt aus. Gift in deinem Essen, doch du hast nur Durst. Der Mord fällt aus. Komm mit deinem Auto, du gehst zu Fuß. Der Mord fällt aus. Beschlag mit deinem Bett, doch du schläfst aus dem Haus. Der Mord fällt aus. Ja, zum Abschluss eine Frage, die ein bisschen über deinen eigenen Vortrag hinausweist und einen Blick auf das weitere Programm der Reihe Kunstspektakel Revolution eröffnet. Am 4. Februar wird Magnus Klaue in einem Vortrag mit dem Titel Verführerische Kälte über die Ästhetik des Dandyismus und ihre postmoderne Abschaffung referieren. Und er schreibt in seinem Ankündigungstext, dass der Dandyismus, ebenso wie seine feminine Variante, die Vamp-Mode, eine paradoxe Einheit von Kälte und Verführung und einen Fetischismus der Maskerade zelebrierte. Der Dandy nutzte also modische Formen, die von der bürgerlichen Gesellschaft gegeben waren, um ein ästhetisches Auftreten zu kultivieren. Gleichzeitig ging der Dandyismus aber auch über die bürgerliche Gesellschaft hinaus, also die Ablehnung der körperlichen Arbeit, das Streben nach Luxus, die Unzweckmäßigkeit genussvoller Tätigkeiten waren dem Realitätsprinzip der frühen bürgerlichen Gesellschaft entgegengesetzt. Punk nun zerstört bürgerliche Kleidungsstücke, entwickelt eine Anti-Ästhetik und ist in seinem Auftreten alles andere als gepflegt. Wie lassen sich diese beiden anscheinend sehr widersprüchlichen Phänomene in einem historischen Kontext einordnen und vielleicht miteinander vergleichen? Gibt es trotz allen Differenzen dennoch Gemeinsamkeiten? Also wie du eben schon gesagt hast, der Dandyism entstand aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus, ebenso wie Punk. Und was bei beiden interessant und gleich ist, und zwar nicht nur historisch, weil wir können auch sehen, dass Strategien und Inhalte des Dandyism immer wieder existierten, und zwar nicht nur als Retromode, sondern überleben konnten. Also die Übersteigerung der Ästhetik im Alltag, und zwar der bürgerlichen Ästhetik im Alltag. Ähnlich wie Punk können wir hier auch von einer Subversion der Alltagsgegenstände sprechen und der Kleidung sprechen. Wir können von einem Spiel oder von einer Maskerade sprechen, was bei den Punks ja auch immer wieder anklingt und deswegen sie auch in die Tradition der Dandys teilweise mitgestellt werden. Nur auch dabei müssen wir uns klar sein, natürlich wirkt man subversiv im Umgang mit Dingen und Zeichen, mit Sachen und Symbolen, aber es hat Rückwirkung auf die Gesellschaft, auf die bürgerliche Gesellschaft. Im Falle des Punk kann ich sagen, dass es Auswirkungen hat, dass es eben keine Alternative zum Markt ist, die dort geschaffen wird, auch keine Alternative zur bürgerlichen Gesellschaft, eher gesagt zur wahren Gesellschaft, sondern dass es eine Erweiterung des Marktes ist. Neue Märkte werden erschlossen und aufgemacht. Und ich denke, Ähnliches, aber dazu dann in dem Vortrag von Magnus Klaue, wahrscheinlich mehr, er ist der Fachmann zum Dandyism, wird das auch aufzeigen. Nur wir müssen uns klar sein, dass sogenannte Gegenkulturen, die ich ungern als Gegenkulturen bezeichne, das hat sich leider oftmals durchgesetzt, dass es als Gegenkultur genannt wird, weil sie scheinbar gegen die Gesellschaft gerichtet sind. Wir müssen uns klar sein, dass eine Gegenkultur auch immer der dominanten Kultur etwas bringt, also etwas zurückgibt. Und wenn wir uns die Moden angucken, so finden wir auch Versatzstücke des Dandyism immer wieder in der Mode, obwohl sie eigentlich gegen das System der Mode auch gerichtet war. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Kommentar überflüssig für mich. Warum? Ich bin dagegen. Warum sind Sie dagegen? Das ist für mich keine Jugend mehr. Ich habe eine andere Jugend erlebt, eine schöne Jugend. Was soll das? Das sind Punker. Ja, sind Punker, gut. Die Sorte, die kenne ich. Woher kennen Sie die? Ja, durch allgemeine Information. Was halten Sie von denen? Was halte ich von denen? Jede Generation hat irgendwie, ob das nun Punker heißt, wie es früher war, das ist so eine Generationssache, ist das. Das verliert sich von selbst wieder. I'm Was halten Sie von Punkern? Überhaupt gar nichts. Gar nichts. Wieso? Ja, Minderheiten sind das. Uninteressante Minderheiten interessieren mich überhaupt gar nicht. Möchte ich nichts mit zu tun haben. Sind die gleichen Probleme, die das Fernsehen immer sendet. Drehen Sie jetzt auch noch drüber womöglich. Muss ich mir abends angucken, ne? Ja, da habe ich kein Interesse dran. Wirklich nicht. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht, nein. Wirklich nicht. Warum? Das ist auch so ein Problemquatsch. Da jeden Abend das Gleiche. Sollen wir lieber Unterhaltung drehen? Sehen Sie mal, wo die Leute Spaß dann haben nach 20 Uhr. Und nicht Aspekte, Monitor, Theater. Das Ganze, das sehe ich in der Tagesschau schon. Lese ich jeden Morgen in der Zeitung. Möchte ich nichts von wissen. Wirklich nicht. Das war es dann auch schon mit der dritten Ausgabe der Sendung Wutpilger Streifzüge. Diese Sendung könnt ihr am 31. Januar das nächste Mal hören. In dieser Sendung werde ich mich mit der Kritik der Mode und mit dem Dandyismus auseinandersetzen. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Wolfe. Sagen, wo der Einsatzleiter ist. Aber hier, Herr Polizist, der überhaupt nicht getan hat. Ich war doch dabei. Keiner weiß, der hat nur gesagt, der Typ hört das denn überhaupt nicht mehr auf. Da kam der Polizist, war aber gesagt, du Schwein, halt die Schnauze und hat den Dreck ein paar reingezogen. Wenn ich frage jeden Polizist, keiner weiß, warum der mitgenommen wurde. Ja, Moment, das habe ich ja gerade gesagt, wenn. Wenn, dann ist festgestellt worden, dass aus der Auslage vorne Schuhe entwendet worden sind und die sind weggeworfen worden. Ja, und warum nimmt Moment mal, und der Betreffende, der das getan hat, ist erkannt worden und aus dem Grund durch einen Zeugen, aus dem Grund ist er, wenn es so ist, vorläufig festgenommen worden. Das weiß ich aber im Augenblick. Und jetzt kommt damit bei euch im Bunker und verschwindet für ein paar Stunden, ne? Ja, genau. Da weiß keiner, was passiert. Ja, ich kenne das. Personalien festgestellt, dann wird er wieder entlassen. Ganz höflich, die Person, genau, vorhin auch. Ne? Ganz höflich, die Personalien festgestellt. Jetzt, wo Kamera dabei ist, da seid ihr nämlich lieb und nett. Wie wart denn ihr vor im Monat? Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar.